WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Die Landschaft wehrt sich gegen die Menschen und zwar aktiv mit drastischen Mitteln gegen jeden menschlichen Eingriff in ihr Erscheinungsbild. Und ausgerechnet in so eine wehrhafte Landschaft wird der Behördenbeauftragte Gilbert geschickt, um da wegen eines Schadenfalls zu ermitteln. Und da wird er nicht nur mit der feindlichen Landschaft konfrontiert, sondern auch mit sonderbaren Gestalten, mit militanten Malern, mit einem männermordenden Vamp und, ja genau, mit Johannes Brahms. Die Landschaft von Eugen Egner. Musik Aaron Glast. Regie Tom Kubli. Ich fahre ungern durch diese Gegend hier. Wieso? Man hört immer wieder von rätselhaften Ereignissen und Unregelmäßigkeiten. Von gewissen rätselhaften Vorgängen hörte ich allerdings auch. Mobiltelefone und Internet funktionieren hier nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Versuchen Sie nur mal zu telefonieren. Tatsächlich tot. Wie kommt denn das? Irgend so ein Naturphänomen, nehme ich an. Reizende Gegend. Ich würde hier niemals aussteigen. Beim nächsten Bahnhof muss ich raus. Oh Gott, Sie Ärmste, tun Sie das nicht. Die Pflicht ruft. Dazu kriegt mich keine 10 Pferde. Na nun, was ist denn jetzt? Der Zug bleibt stehen. Wahrscheinlich keine Einfahrt. Gleich Achtung, geht es Achtung. Weiter. Aufgrund technischer Probleme muss dieser Zug leider zurückfahren. Ich fahre doch jetzt nicht wieder zurück, so kurz vor dem Ziel. Hallo, Schaffner? Ja, bitte? Ich muss zum nächsten Bahnhof. Das kann doch nicht mehr weit sein. Höchstens 1 Kilometer. Sie können hier aussteigen und zu Fuß weitergehen. Vielen Dank. Warum fährt der Zug denn nicht weiter? Die Schienen sind weg. Unsinn. Im Ernst, Sie werden es ja sehen. 10 Meter vor der Lokomotive hören die Schienen auf. Der Weg da drüben führt in die Stadt. Danke. Tatsächlich, keine Schienen, nur die Schwellen. Ob Brahms dahinter steckt? Wieso denke ich das? So ein Quatsch. Das ist doch längst vorbei. Es kann nicht wieder anfangen. Hätte ich mich nur mit dem Hubschrauber herfliegen lassen. Aber meine armen Arbeitgeber müssen ja Geld sparen. Guten Tag. Entschuldigen Sie, junge Frau. Das ist hier wohl nicht zufällig die Flugschule. Nein, die ist weiter da drüben. Hier ist die Blockstelle. Blockstelle? Eine Art Stellwerk. Ich bin die Tochter des Blockstellenwärters. Ach so. Ich bin ein gestrandeter Bahnreisender und muss in die Stadt. Ist sie das da vorn? Ja, gleich unter dem Loch im Himmel. Wirkt von hier aus aber klein, die Stadt. Früher war sie größer. Die Landschaft hat große Teile von ihr verschlungen. Die Schienen sind auch weg. Oh, diese Landschaft ist heimtückisch. Nach Belieben kann sie Gegenstände entstehen oder verschwinden lassen. Sie trachtet, alle Menschen zu vernichten und macht sie zu diesem Zweck verrückt. Infolge des Lochs im Himmel gebärdet sie sich noch schlimmer. Dann will ich mich lieber nicht länger als unbedingt notwendig in dieser Gegend aufhalten. Alles Gute. Danke. Eine heimtückische Gegend, die Menschen vernichten will. Davon hat mein Vorgesetzter mir natürlich nichts gesagt. Typisch. Setzen Sie sich, Gilbert. Danke. Es geht um die Flugschüler in dieser Stadt, deren Name mir augenblicklich entflogen ist. Egal. Diese Flugschüler jedenfalls, die ja eigentlich nur das Fliegen erlernen sollen, haben unerwartet große Schuld auf sich geladen. Berichten zufolge haben sie ein Loch in den Himmel praktiziert. Was? So ein Quatsch. Sparen Sie sich Ihre ignoranten Kommentare, Gilbert. Ich sag es sehr ernst. Alles, was Flugschüler in diesem Land tun oder lassen, fällt in unseren Verantwortungsbereich. Die Sache ist sehr ernst. Als obere Luftfahrtbehörde müssen wir deshalb jederzeit den Überblick behalten. Es gibt da jedoch Unregelmäßigkeiten, von denen wir erst aus der Zeitung erfahren. Hier, lesen Sie. Himmel kaputt, Flugschüler sind schuld. Begeben Sie sich dorthin, überprüfen Sie die Verhältnisse und klären Sie die Schuldfrage. Sie werden im Bahnhofshotel logieren. Tägliche Berichte. Verstanden. Und eine zügige Erledigung der Sache. Wegtreten! Das ist ja ein Ding. Kein Mensch zu sehen und keine Autos. Die ganze Stadt besteht nur aus 4 oder 5 Häuserblocks. Konzertcafé Klingenberger? Regina Bar? Ah, das Bahnhofshotel. Hier ist Ihr Schlüssel, Herr Gilbert. Vielen Dank. Zimmer Nummer 214. Möchten Sie zu Abend essen? Sehr gern. Der Speisesaal ist geöffnet. Guten Abend. Guten Abend. Wie ich sehe, ist nur dieser Tisch gedeckt. Kann ich mich zu Ihnen setzen? Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Guten Appetit. Vielen Dank. Wenn Sie gestatten, Fleißner, Bahningenieur. Gilbert, ich arbeite für die obere Flugbehörde. Ah, dann sind Sie mit dem Flugzeug gekommen? Nein, mit dem Zug. Allerdings... Sind die Schienen weg? Exakt. Ja, das ist symptomatisch für die hiesige Landschaft. Sie will den Menschen mit allen Mitteln abschütteln. Der Mensch versucht, sie durch das Bahnwesen zu zähmen. Er legt ihr gewissermaßen ein Geschirr an. Deshalb ist der Landschaft alles Bahnmäßige besonders verhasst. Rahmschnitzel für den Herrn. Wunderbar. Ingenieur. Wunderbar. Was darf's für Sie sein, Herr Gilbert? Ach, ich nehme das Gleiche. Und ein Mineralwasser, bitte. Sehr wohl. Das Rahmschnitzel ist hervorragend. Sie werden Ihre Wahl nicht bereuen. Wissen Sie eigentlich, müsste die ganze Landschaft ins Gefängnis oder in die Psychiatrie abtransportiert werden. Doch wie sollen wir das machen? So, einmal Rahmschnitzel, der Herr. Das ging aber schnell. Je nun... Gesegnete Mahlzeit. Dankeschön. Ich hörte, die Landschaft kann auch Gegenstände entstehen lassen? Sie lässt auch Personen entstehen. Personen? Jawohl. Zum Beispiel Landschafter, also Landschaftsmaler, die die Landschaft verherrlichen und in ein gigantisches Landschaftsbild verwandeln wollen. Die wenden sich radikal gegen alle Bestrebungen der Bahn. Meine Güte. Es ist meine spezielle Aufgabe, mit diesen Landschaftern, obwohl sie bloß Phantome sind, Verhandlungen zu führen. Weil ich aus einer bekannten Bahnfamilie stamme und daher in einschlägigen Kreisen ein gewisses Ansehen genieße, hat man mich beauftragt, in dem eskalierenden Streit zwischen Landschaftsmalern und Bahnbefürwortern zu vermitteln. Die Landschaft hat Vorrang. Landschaft hat Vorrang. In der Landschaft ist die Bahn das Primäre. Genau, die Bahn. Die Landschaft war zuerst. Die Landschaft war zuerst da. Durch die Bahnfahrt richtig. Meine Damen und Herren, bitte. So wenig das Vollstopfen mit allzu vielen bahntechnischen Dingen sinnvoll ist, so wenig wäre doch die einseitige Betonung der Landschaft das Richtige. Wir müssen das Gemeinsame suchen. Ich beneide Sie nicht um Ihre Aufgabe. Nach zähen Verhandlungen konnte ich schließlich den Landschaftsmalern das Zugeständnis abbringen. Es soll nicht gesagt sein, dass ein bisschen Bahn nicht auch malerisch sei. Im Gegenzug räumten die Bahnbefürworter ein. Eine Gleisstrecke ohne jedes landschaftliche Zubehör wirkt eintönig. Kann als ein gewisser Erfolg gelten, doch ist noch lange keine Einigung erzielt. Ich muss auch damit rechnen, dass irgendwann diese Landschafter so plötzlich verschwinden, wie sie entstanden sind. Mit den Landschaftern werde ich mich auch noch befassen müssen. Denn ich ermittle wegen des Schadens, den die Flugschüler am Firmament angerichtet haben. Ach, dann wird es Sie sicher interessieren, dass ich persönlich Zeuge des Beschädigungsvorgangs gewesen bin. Ja, und ob? Bitte berichten Sie. Ich verhandelte gerade mit den Landschaftern. Meine Herrschaften, eine Landschaft ist doch prinzipiell veränderbar. Hier wird nichts verändert. Bitte. Alles bleibt wie es ist. Die Gestaltung einer Landschaft durch Menschen darf kein Tabu sein. Unverschämtheit. Dir geben wir gleich Tabu. Bloß ab, du. Ende der Debatte. Da entstand plötzlich ein Geräusch und eine Bewegung in der Luft. Alle erhoben ihre Augen und gewahrten in mittlerer Höhe ein dunkles Objekt, ein zweimotoriges Flugzeug, das zielstrebig auf den gemalten Himmel zusteuerte. Die Flugschüler. Was führen Sie im Schild? Sie fliegen mutwillig herum. Gebannt verfolgten wir das Flugzeug. Um keinen Millimeter wich es von seiner Bahn ab. Keinerlei Anstalten unternahm sein Pilot, um nicht auf den Himmel zu prallen. Schon war es zu spät zum Wenden. Um Gottes Willen. Diese fatalen Flugschüler. Meinen Sie denn wirklich? In der nächsten Sekunde durchschlug das Flugzeug das Himmelsgemälde und verschwand. Unser Himmel! Das Werk unserer Hände! Nun waren die Flugschüler auf der anderen Seite, wo nach landläufiger Auffassung der totale Unsinn herrscht. Und der konnte, musste und würde ab sofort durch das Loch zu uns herübergelangen. Ihre Zeugenaussage ist von großem Wert, Herr Fleißner. Sie muss protokolliert werden. Ich werde morgen die Flugschüler vernehmen und die Schuldfrage klären. Ich beneide Sie auch nicht um Ihre Aufgabe. Lassen Sie uns von was anderem reden. Mir ist aufgefallen, dass diese Stadt ungewöhnlich klein ist. Ja, und dementsprechend wenige Möglichkeiten zur Zerstreuung gibt es hier. Nur das Konzertcafé Klingenberger und die Regina-Bar. An denen bin ich vorbeigekommen. Bei Klingenberger findet übermorgen ein Klavierabend mit Werken von Brahms statt. Brahms? Mögen Sie Brahms nicht? Ich bin nur überrascht, in einer so kleinen Stadt ein solches Kulturangebot vorzufinden. Sie sehen plötzlich so blass aus. Das muss wohl an der Wirkung der Landschaft liegen. Ich werde mich nun zurückziehen. Morgen will ich ja zur Flugschule. Vielleicht sehen wir uns beim Frühstück. Na, bedauere, ich muss schon sehr zeitig zu den Landschaftern hinaus. Eine neue Vermittlungsrunde. Dann bis später. Viel Erfolg morgen. Danke Ihnen auch. Es ist nicht weit von hier bis zur Flugschule. Sie werden sie leicht finden. Schlecht wie letzte Nacht habe ich lange nicht geschlafen. Wenigstens war das Frühstück gut. Fleißner hat recht, die Flugschule ist leicht zu finden. Was wollen Sie? Mein Name ist Gilbert. Ich komme im Auftrag der oberen Flugbehörde und möchte den Fluglehrer sprechen. Der Fluglehrer ist tot. Tot? Ja, unter rätselhaften Umständen tot aufgefunden worden. Hatte es mit den Flugschülern zu tun? Zu dem Thema möchte ich mich nicht äußern. Ich war die Assistentin des Fluglehrers. Kommen Sie rein. Danke. Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen das Büro des Fluglehrers. Ja, bitte. Das ist sein Schreibtisch. Oh, was für eine Unordnung. Er hat ja nie aufgeräumt. Die viele Unterrichtsarbeit hat ihn davon abgehalten. Und jetzt verdreckt natürlich alles. Kommt ein neuer Fluglehrer? Nein, die Schule wird geschlossen. Ist Ihnen etwas über die Personalien und den Verbleib der Schüler bekannt? Alle Personalunterlagen sind verschwunden. Genau wie die Schüler selbst. Gibt es Aufzeichnungen des Funkverkehrs? Es hat kein Funkverkehr stattgefunden. Nur Flugverkehr. Was wissen Sie über die Schuld der Flugschüler? Ich meine die Beschädigung des gemalten Himmels. Das müssen Sie den da draußen fragen. Wen? Sehen Sie aus dem Fenster? Da steht nur eine Vogelscheuche. Das ist ein irrer Engel. Ein irrer Engel? Oh, es ist tatsächlich keine Vogelscheuche. Die Gestalt bewegt sich ja, geht langsam auf und ab. Sagen Sie, weshalb bezeichnen Sie denn so ein in schwärzliche Lumpen gekleidetes und vor allem flügelloses Wesen als Engel und sei es auch als einen Irren? Ach, und Sie wollen ein Gesandter der oberen Flugbehörde sein? Ich kann Ihnen meine Legitimation zeigen. Papiere kann man fälschen. Wenn Sie wirklich wären, was Sie vorgeben, dann wüssten Sie, was es mit dem irren Engel auf sich hat. Ich muss Sie auffordern, unverzüglich zu gehen. Ihrer Behörde werde ich den Vorfall selbstverständlich melden. Wenn es Ihnen Freude macht, nur zu. So ein totaler Quatsch. Unmögliche Person. Unmöglich. Die wird keine gute Figur in meinem Bericht machen. Nun will ich mir diesen Engel doch mal aus der Nähe ansehen. 8 mal 9 ist 72. Nimmt offenbar keine Notiz von mir. Entschuldigung? Ja? Gilbert, mein Name. Ich ermittle im Auftrag der oberen Flugbehörde. Dürfte ich vielleicht fragen, wer Sie sind? Ich komme aus dem Loch im Himmel. Wieder so ein Quatsch. Diesen irren Engel hat bestimmt die Landschaft entstehen lassen. Oder Brahms. Was wissen Sie über die Flugschüler? Diese sogenannten Flugschüler sind nichts weiter als desorientierte Kinder, die einmal in einer Zentrifuge Flugsimulation gespielt haben. Und was ist dann mit ihrer Schuld? Die ist viel zu groß, um je gesühnt werden zu können. Wegen des Lochs im Himmel? Unter anderem. Wissen Sie, wo die Flugschüler sind? In einem sicheren Versteck. Können Sie mich zu diesem Versteck bringen? Ich muss den Flugschülern einige dienstliche Fragen stellen. Hinbringen kann ich sie nicht, aber wenn sie morgen um die gleiche Zeit wiederkommen, kann ich ihnen die Kinder hier vorführen. Gut, aber keine faulen Tricks. Im Namen meiner Behörde bestehe ich auf einer vollständigen Aufklärung der Angelegenheit. 2 mal 2 ist 4, 3 mal 2 ist 6, 4 mal 2 ist 8. Schnell zurück in die Stadt. Mir ist nicht wohl hier draußen unter diesem Loch im Himmel. Da. Ich höre es wieder. Das Klavier von Brahms. Aus dem Loch im Himmel kommt es. Es darf nicht sein. Es darf nicht wieder anfangen. Nein. Ich muss schnellstens diese Gegend verlassen. Morgen vernehme ich die Flugschüler und dann nichts wie weg. Wir ergreifen optisch Besitz von der Umgebung. Kontemplativ wollen wir Fläche gegen Fläche setzen. Eingedenk der Tatsache, dass es die Linie als solche nicht gibt. Leute mit Staffeleien und Paletten. Das können nur die Landschafter sein. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Gilbert. Ich ermittle im Auftrag der oberen Flugbehörde wegen der Beschädigung des Himmels durch die Flugschüler. Das ist gut. Höchste Zeit. Dieses Loch im Himmel stört nicht allein das Sehvergnügen, sondern ist darüber hinaus ein gravierender Schaden, der zu schweren Deformationen in allen Bereichen führen kann. In allen? Warum malen Sie das Loch denn nicht wieder zu? Es ist nicht klar, wer für die Reparatur aufkommen soll. Die Versicherung zahlt nichts. Vielleicht ist die obere Flugbehörde dafür zuständig. Das muss geprüft werden. Wir brauchen sehr viel Geld. Wir haben vor, die ganze Landschaft in ein gigantisches Landschaftsgemälde zu übertragen, sodass man nicht weiß, wo die Landschaft aufhört und das Gemälde anfängt. Ist das nicht toll? Ja, aber wie soll denn dann zum Beispiel noch ein Bahnverkehr möglich sein? Es soll eben keiner möglich sein. Es muss flächendeckend und raumgreifend gemalt werden. Mehr Farbe! Größere Pinsel! Viel, viel Geld! Ich will sehen, was sich machen lässt. Auf Wiedersehen! Hallo, Sie sind ja noch hier. Waren Sie schon bei der Flugschule? Ja. Möchten Sie einen Moment hereinkommen? Warum nicht? Ich war noch nie in einer Blockstelle. Oh, ein Harmonium. Spielen Sie darauf? Ja, manchmal. Ich wäre gern Pianistin geworden. Es ist immer mein Wunsch gewesen, zu reisen, Konzerte zu geben und die Welt kennenzulernen. Stattdessen bin ich aber verdammt, in dieser menschenfeindlichen Gegend zu bleiben. Wegen der Krankheit meines Vaters muss ich seine Arbeit verrichten und werde die Blockstelle einmal von ihm erben. Mein einziger Trost ist das Harmonium. Bitte verzeihen Sie mir mein Selbstmitleid. Darf ich fragen, was Sie in diese Gegend verschlägt? Das Loch, das die Flugschüler in den Himmel gemacht haben. Man hat mich hergeschickt, um den Fall aufzuklären. Endlich geschieht etwas. Es ist allerhöchste Zeit, dass das Loch geschlossen wird. Vorerst fehlt das Geld für die Reparatur. Die Zuständigkeit muss festgestellt. Das ist langweilig. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Arbeitsplatz meines Vaters. Da hängt ja ein Brahms-Porträt an der Wand. Komisch. Das hängt ja bis jetzt nicht. Verwirrt Ihnen. Sie sind ja ganz blass. Ich habe ein Problem mit Brahms. Sie müssen wissen, ursprünglich wollte ich Pianist werden. Sie auch? Ja. Aber das übermäßige Üben der 28 Paganini-Variationen von Brahms ist mir zum Verhängnis geworden. Die sind auch arg schwer. Das Üben dieser Stücke hat förmlich ein Loch in mein Gehirn gebrannt. Ich habe mich von Brahms verfolgt gefühlt. Ich war überzeugt, dass er meine Gedanken manipulierte und an einer großen Tafel in seiner Schaltzentrale meine Bewegungen in der äußeren Welt verfolgte. Aufblinkende Lämpchen zeigten ihm, wo ich gerade war. Furchtbar, welche Folgen falsches Üben haben kann. Ja, aber das war noch nicht alles. Zur Katastrophe kam es, als ich mit einer jungen Frau intim wurde, die, wie sich herausstellte, tätowiert war und... Und zwar mit einem Brahms-Porträt mitten auf der Brust. Nein! Mhm. Sie hat geglaubt, es handele sich um einen berühmten Frauenmörder. Danach hat sich mein Verfolgungswahn verschlimmert. Für mich stand fest, dass Brahms meine Vernichtung beabsichtigte. Ich war jahrelang in Therapie. Zu guter Letzt konnte ich geheilt werden und fand eine Anstellung bei der oberen Flugbehörde. Aber unter dem Einfluss der hiesigen Landschaft macht sich das alte Leiden wieder bemerkbar. Ich habe große Angst vor einem Rückfall. Das kann ich mir vorstellen. Die heimtückische Landschaft nutzt natürlich solche Vorerkrankungen, um Menschen irre zu machen. Und durch das Loch im Himmel dringt zusätzlich von der anderen Seite her so viel Unsinn ein, dass die Landschaft Amok läuft. Was ist eigentlich auf der anderen Seite? Da ist, soweit ich weiß, alles vermietet. Dann sollte von den Mieteinnahmen doch die Reparatur des Himmels bezahlt werden können. Dazu müsste zuerst einmal bekannt sein, wer diese Einnahmen bekommt. Es weiß aber niemand irgendwas. Wir können gern das Thema wechseln. Hier sehen Sie also den Arbeitsplatz meines Vaters. Den kleinen Tisch, das Streckentelefon, die Weichen- und Signalhebel, das Blockwerk mit Kurbel, die Wanduhr und den ganzen anderen Mist. So wie diesen Raum stelle ich mir die Überwachungszentrale von Brahms vor. Nur mit noch raffinierteren technischen Einrichtungen. Mein Vater sagt... Dies sei die Schaltstelle der Wirklichkeit. Und er könne damit die Landschaft nach Belieben zwei- oder dreidimensional werden lassen. Erstaunlich. Vielen Dank für alles. Ich werde nun das Konzertcafé Klingenberger aufsuchen und meinen Bericht für die Behörde schreiben. Bitte sehr, der Herr, einmal Kaffee und Käsekuchen. Vielen Dank. Verehrtes Publikum, ich bitte nun um Aufmerksamkeit für ein Landschaftsgedicht von mir. Oh, bitte nicht. Wir versuchen, die Landschaft mit ihrem Reiz einzufangen, ihre Schönheit in uns aufzunehmen. Wir betrachten die ausgezeichnete Wirkung der Anpassung von Gelände und Hintergrund. Genau in diesem Moment greift die Landschaft an. Wenigstens schmeckt der Kuchen. Ob wir zur Konfrontation mit ihr bereit oder in der Lage sind, spielt nicht die allergeringste Rolle. Lautlos fällt die Landschaft über uns her. Mit allen Mitteln fasst sie uns und macht uns zu wehrlosen Trotteln. Die Wirkung ist überaus verheerend. Der ideale Zeitpunkt, um die Toilette aufzusuchen. Davon erholt man sich nicht mehr. Um uns aus diesem Unglück zu befreien, haben wir keine wieder Brahms? Die Stelle aus den Paganini-Variationen, an der ich mich krank geübt habe. Ja? Bitte? Oh, entschuldigen Sie bitte meine Neugier. Die Tür ist offen und ich... Schon gut. Ich übe für den morgigen Abend, aber ich habe ein Problem mit diesem Stück. Das kann ich gut verstehen. Dabei bin ich ein Weltklasse-Ausnahmepianist. Schon als Kind habe ich über den Nominativ in der Musik promoviert. Ich versuchte auch, den Konzertflügel mit zwei Tasten durchzusetzen. Leider ohne Erfolg. Seit ich erwachsen bin, gehe ich mit einer Hammond-Orgel und einem Pferd auf Tournee. Das Pferd zieht die tonnenschwere Hammond-Orgel und ich bezahle es aus eigener Tasche. Wegen der finanziellen Belastung ist es unerlässlich, hin und wieder anzuhalten und Klavierkonzerte zu geben. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich muss diese Stelle üben. Viel Glück für den Klavierabend. Was für ein Unsinn dieser Mensch redet. Zweifellos ist er an Brahms irre geworden. Zu dumm. Ich habe bis jetzt noch keinen Bericht an meinen Vorgesetzten geschickt. Ich erwarte tägliche Berichte. Verstanden? Und eine zügige Erledigung. Wegtreten! Aber hier funktioniert ja nichts. Weder Internet noch Mobiltelefon, nicht mal Festnetz. Rezeption? Gilbert, Zimmer 204. Ich schicke Ihnen den Hoteldetektiv. Den Hoteldetektiv? Das Telefon... ja, bitte? Guten Tag, Herr Gilbert. Ich bin der Hoteldetektiv. Warum schickt man mir den Hoteldetektiv, wenn das Telefon nicht funktioniert? Weil ich Ihnen sagen kann, weshalb es nicht funktioniert. Das Loch im Himmel ist schuld. Genauer, die Strahlung, die aus dem Loch kommt. Aha. Und nun? Sind das Ihre Fingerabdrücke am Hörer? Wieso? Ja, möglich. Ich habe ihn ja in der Hand gehabt. Mal sehen. Soweit ich sehen kann, haben Sie ein Problem mit jemandem namens Brahms. Was? Er verfolgt Sie und versucht, Sie zu vernichten. Wie können Sie davon wissen? Ich meine, wie kommen Sie darauf? Na, ich sehe es doch hier. Quatsch, Sie verarschen mich. Helfen will ich Ihnen. Ich verrate Ihnen, wie Sie Ihrem Verfolger entkommen können. Ich kann Brahms entkommen? Ja, mit einem alten Agententrick. Sie müssen morgens rasend schnell Ihr Äußeres und Ihr Hirnstrommuster ändern. Ach, kenne ich schon. Oh. Ist denn bei der Flugschule alles nach Wunsch gelaufen? Ach ja, ich muss morgen noch einmal hin, dann kann ich hoffentlich abreisen. Abreisen? Mhm. Stellen Sie sich das nicht so leicht vor in dieser Landschaft. Sagen Sie mal, was halten Sie davon, wenn wir nachher in die Regina Bar gehen? Ich lade Sie ein. Prost, Gilbert. Auf den Erfolg unserer beruflichen Mission. Prost. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist mir eine Freude, Sie heute Abend wieder zu können. Die musste ich heute bereits im Café über mich ergehen lassen. Von Brahms erwirkten. Was haben Sie gegen die Frau? Die ist großartig. Den Eindruck hatte ich nicht. Hier macht sie aber eine ganz andere Sache als bei Klingenberger. Lassen Sie sich überzeugen. Nein, danke. Ich bin nicht interessiert. Seien Sie doch nicht so stur. Es wird nichts verraten. Passen Sie auf, gleich fängt sie an. Lassen Sie sich überraschen. Ich will überhaupt nicht sehen, was sie tut. Ich schließe die Augen. Wenn sie anfängt, Gedichte aufzusagen, halte ich mir auch die Ohren zu. Nein, hier sagt sie keine Gedichte auf. Ich werde Ihnen beschreiben, was sie tut. Nicht nötig. Oh, sehen Sie doch hin, Sie versäumen was. Ach, Quatsch. Das ist einmalig. Nun kommt sie als Riesenvogel auf die mit Schmierseife geglättete Bühne. Sie führt eine schwitzende Hechtrolle vor. Noch eine, toll. Diese Frau ist phänomenal. Da, plötzlich scharfes Anhocken in der Luft. Also, das sollten Sie sich ansehen. Jetzt hat sie den Personalausweis am Kopf kleben und zeigt langwierige Versuchsreihen. Eine nach der anderen, manche auch in Farbe. Bis das Licht langsam erstirbt. Meine Damen und Herren, ich werde nun im Dunkeln eine Rechtsschutzversicherung kündigen. Licht aus! bitte! Im Dunkeln? Ist das vielleicht nichts? Ich habe sowieso die Augen geschlossen. Mensch, jetzt kündigt sie die Versicherung. Fertig. Bitte Licht wieder einschalten. Die Versicherung ist gekündigt. Ist das nicht überwältigend? Sagenhaft. Danke. Unverdächtig. Ist das endlich vorbei? Bravo. Bravo. Vielen Dank. Sie sind ein reizendes Publikum. Bravo. Ach, erweisen Sie uns doch die Ehre und kommen Sie zu uns an den Tisch, gnädige Frau. Oh. Das ist ja nett. Ich trinke Champagner. Ober, eine Flasche Champagner. Trinken wir auf Ihren Erfolg, gnädige Frau, und unser glückliches Zusammentreffen. Was hat eine so einzigartige Künstlerin nur an diesen Ort verschlagen? Oh, es ist eines Abends angerufen worden. Sie müssen sofort da und da hinfahren. Sie sind engagiert. Am Bahnhof stellte sich dann heraus, ich war im Konzertcafé Klingenberger engagiert. Weil aber das Geld vorn und hinten nicht reicht, muss ich parallel ja gleichzeitig auch in der Regina Bar auftreten. Klingenberger ist ein furchtbar strenger Mann und darf um keinen Preis erfahren, dass ich auch für die Konkurrenz arbeite. Darauf trinken wir. Ja? Ah, so geht es seither allabendlich. Ich unterhalte zur selben Zeit das Publikum bei Klingenberger und hier, indem ich beide Parallelexistenzen wechselseitig in die Abstände zwischen ihren jeweiligen Atomen einbette. Darauf trinken wir. Oh ja. Und was machen Sie? Ich bin Bahningenieur und zwar von Grund auf. So? Und meine Familie betrieb früher eine kleine Bahnlinie, ein staatlich subventioniertes Prestigeobjekt. Oh. Auf einem Oval von etwa 2 Kilometern Gleislänge drehte eine ferngesteuerte Diesellokomotive ihre Runden, damit sich Lebensüberdrüssige von ihr die Köpfe abfahren lassen konnten. Zum Wohle der Lokomotivführer auf den regulären Strecken war diese Spezialbahn gebaut worden, deren ganzer Transportcharakter in der Beförderung vom Leben zum Tode bestand. Die Sache wurde gut angenommen. Instandhaltung sowie Reinigung von Fahrzeug und Bahnkörper oblagen unserer Familie. Auch ich hatte meinen Aufgabenbereich. Wie schön. Ja, ich assistierte meinem Großvater bei seinen morgendlichen Kontrollgängen entlang der Schienen. Ein besonderer Morgen ist mir lebhaft in Erinnerung geblieben. Wir fanden wieder mal eine enthauptete männliche Leiche vor. Wie üblich wies mich mein Großvater an. Geh, such den Kopf. Er paffte seine Zigarre und wartete auf meine Rückkehr. Aus Gründen der Sparsamkeit stellte man mir keinen Transportbehälter zur Verfügung. Daher musste ich den etwa 100 Meter weiter gefundenen, nicht sehr appetitlich aussehenden Kopf an den Haaren zu meinem Großvater tragen. Er sah sich die Bescherung an. Niemand, den wir kennen. Personalien? Meine flinken Hände durchsuchten die Taschen des stark reinigungsbedürftigen Jacketts. Personalausweis. Her damit. Führerschein. Her damit. Handgeschriebener Abschiedsbrief. Inhalt? Sag schon, was steht drin? Orthographie und Interpunktion sind nicht immer einwandfrei. Der Stil ist etwas holprig. Es wird die Geschichte einer fatalen Liebschaft umrissen. Die Rede ist von einer Frau namens Charlotte Krüger, die mittels angeblich unvorstellbar teuflischer, jedoch nicht näher beschriebener Machenschaften ihr Opfer seelisch wie materiell ruiniert hat, so dass diesem nur noch ein einziger Ausweg bleibt. Ich wurde furchtbar neugierig auf diese Charlotte Krüger und hätte gern genaueres über ihre Teufeleien erfahren. Ihren Namen prägte ich mir ein. Das ist ja eine scheußliche Geschichte. Jetzt will ich aber mal was anderes hören. Hey, Sie. Ich? Ja, Sie. Sind Sie nicht der Pianist, der morgen Abend bei Klingenberger Brahms spielt? Unsinn. Ich bin Angestellter der oberen Flugbehörde. Ich ermittle im Fall der hiesigen Flugschüler. Oh, Flugschüler. Was sind Flugschüler denn schon gegen ausgewachsene Tiefflieger? In meiner Jugend kamen die Tiefflieger manchmal so weit herunter, dass sie zu Fuß gingen. Gute Nacht, meine Herren. Sehen wir uns morgen beim Frühstück. Ich fürchte, das geht nicht. Während der ersten 2 Stunden nach dem Aufwachen darf mich niemand sehen. denn mein Körper verändert dauernd sein Aussehen. Es laufen zahllose Metamorphosen mit hoher Geschwindigkeit ab. Das Frühstück muss ich deshalb unbedingt allein auf dem Zimmer einnehmen. Das tut Ihnen die verruchte Landschaft an. Nein, damit versucht mein Körper Brahms von meiner Spur abzulenken. Alle paar Sekunden verändert sich mein Hirnstrommuster, um ihn zu verwirren. Ich mag mich jetzt nicht streiten. Gute Nacht. Nun bin ich aber gespannt, ob mir dieser Engel heute wirklich die Flugschüler präsentiert. Seltsam. Hier müsste es doch sein. Hier war doch gestern die Flugschule und kein Bungalow mit Garten. Das darf nicht wahr sein. Die Flugschule ist weg. Die Flugschule ist weg. Was mache ich bloß? Ich muss doch die Flugschüler vernehmen. Hallo? Weiß, wo die Landschaft aufhört und das Gemälde anfängt. Wissen Sie vielleicht, wo die Flugschule geblieben ist? Die Flugschule? Die hat nicht in die Landschaft gepasst. Daher haben wir sie übermalt. Übermalt? Und der Bungalow mit seinem Garten nimmt sich viel schöner aus. Finden Sie nicht? Ihr Narren, ihr könnt doch nicht einfach die Flugschule übermalen. Pinselt lieber das Loch im Himmel zu. Das werden wir auch tun. Wir werden jetzt von Frau Charlotte Krüger unterstützt. Charlotte Krüger? Moment mal. Die hat doch Fleißner gestern Abend erwähnt. Ist das nicht dieser Vamp? Charlotte Krüger ist unsere Göttin. Sie finanziert unser Projekt. Nun können wir endlich malen, wie wir wollen. Bald ist die Landschaft komplett in Malerei umgewandelt. Ich verlange im Namen der oberen Flugbehörde, dass der vorige Zustand mit der Flugschule wiederhergestellt wird. Sie haben hier überhaupt nichts zu verlangen. Was hier gemalt wird, bestimmen wir. Machen Sie bloß, dass Sie wegkommen. Sonst übermalen wir Sie auch. Das geht ganz schnell. Ich warne euch, kommt mir nicht zu nah mit euren Pinseln. Ich frage mich, was nun aus meinem Auftrag werden soll. Wie kann ich diese neue Entwicklung meiner Behörde begreiflich machen? Muss ich gegen die Landschafter, die mit dem Übermalen der Flugschule große Schuld auf sich geladen haben, Anzeige erstatten? Ich bin ratlos. Guten Tag. Was gibt es Neues? Aus der Flugschule ist ein Bungalow geworden. Ich habe es Ihnen ja gesagt. Die Landschaft kann Dinge verschwinden und andere entstehen lassen. Es ist Brahms, glauben Sie mir. Hätten Sie nicht Lust, heute zu einer Abendgesellschaft in die Blockstelle zu kommen? Eigentlich wollte ich zum Klavierabend bei Klingenberger. Aber wer weiß, was heute Abend sein wird. Ich frage mich, ob das Loch im Himmel nicht schon kleiner geworden ist. Ein Karnevalswagen? Aber das ist doch tatsächlich der Pianist. Sie reisen ab? Notgedrungen! Ich bekomme diese eine Stelle einfach nicht hin, da hilft alles Üben nichts. Es sind zu viele Tasten. Was soll denn aus dem Klavierabend werden? Mir egal. Da werden aber alle enttäuscht sein. Wer von mir enttäuscht ist, hatte falsche Erwartungen. Ich werde heute abreisen, nun fahren aber keine Züge. Welche alternativen Reisemöglichkeiten gibt es denn? Keine. Was? Es muss doch möglich sein, einen Bus, ein Taxi oder einen Leihwagen zu nehmen. Tut mir leid. Sie müssen warten, bis die Bahnschienen wiederkommen. Wäre ich doch nur mit dem Pianisten gefahren. Memorieren Sie das kleine Einmaleins, das kalmiert. Ich befinde mich meiner Behörde gegenüber in einer absurden Lage. Es gibt keine Flugschule mehr. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber was Sie da erzählen, ist der Beweis dafür, dass Ihr Denken von der Landschaft manipuliert wird. Es hat nie eine Flugschule gegeben. Was soll denn das jetzt für ein Quatsch sein? Sie haben doch selbst gesagt, die Flugschule sei leicht zu finden. Ich bitte Sie. Ich bin in der Flugschule gewesen, das ist eine Tatsache. Aber jetzt steht da ein Bungalow. Der Bungalow. Der hat da schon immer in der Landschaft gestanden. Ich kenne ihn so gut wie seine Bewohnerin. Charlotte Krüger heißt sie. Charlotte Krüger? Die Frau, die Männer in den Tod treibt? Die Landschafter nennen sie ihre Göttin. Eine Göttin, fürwahr. Das ist sie. Oh, ich war schon oft bei Frau Krüger zu Gast. Die Partys, die sie an den Wochenenden in ihrem Bungalow gibt, sind der Höhepunkt des hiesigen Gesellschaftslebens. Diese Charlotte Krüger hat es mir seit langem angetan. Ich bin außer mir vor Verlangen nach ihr, bin Wachs in ihren Händen, geradezu kopflos. Gleichwohl leide ich unaussprechlich an der brennenden, alles verzehrenden Leidenschaft für diese Frau. Es ist nicht gesund, nicht kräftigend, nicht stimmungsfördernd, dieses nachgerade fatal zu nennende Verhältnis, das keine Erschütterung vermeidet. Diese Frau ist grausam und unvorstellbar teuflischer Machenschaften fähig. Was sie mir abverlangt, das ist nicht menschlich. Es lässt sich nicht in Worte fassen. Die Wirkung ist überaus verheerend. Davon erholt man sich nicht mehr. Ich habe Angst, die Affäre könnte zu meinem seelischen und materiellen Ruin führen. Gilbert, das ist kein Leben mehr. Ich bin ein gebrochener Mann. Ich stehe an einem Abgrund. Brahms zieht ja wirklich alle Register, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Herr Gilbert, der Klavierabend im Konzertcafé Klingenberger muss leider ausfallen. Der Pianist ist verhindert. Die Landschaft sieht jetzt noch malerischer aus. Das Loch im Himmel ist kaum mehr zu sehen. Anscheinend kommen die Maler gut voran. Vom Bildaufbau her macht sich der Bungalow an dieser Stelle tatsächlich besser als die Flugschule. Ob Fleißner gerade dort ist? Wie schön, dass Sie kommen. Bitte treten Sie ein. Ja, danke. Oh nein, die Landschafter. Guten Abend. Guten Abend. Hätte ich das geahnt. Sie kennen ja einander alle. Mein Vater kann heute Abend leider nicht dabei sein. Er muss das Bett hüten. Das tut mir leid. Hätten Sie vielleicht Lust, mit mir vierhändig etwas auf dem Harmonium zu spielen? Oh, tja. Ich habe lange nicht gespielt, aber warum nicht? Nun ja, schön, Musik ist kommen Sie. Kunst. Muss es aufgeben. Man hört gelegentlich von symphonischen Gemälden. So ein Blödsinn. Ruhe. Aber bitte nichts von Brahms. Eine Komposition von mir. Hier sind die Noten. Die Kalabrität des Himmels. Sie, an wen Sie mich erinnern? Nein. An den jungen Brahms, als er noch keinen Bart trug. Brahms? Das ist das Letzte. Totaler Quatsch ist das. Nein, es stimmt. Wir können die Ähnlichkeit herausarbeiten. Hier etwas betonen, da etwas weglassen. Glauben Sie, wir verstünden uns nicht auf Porträts? Wir können alles malen. Vielleicht doch mit Bart. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Geh nicht! Es ist Schicksal! Küss mich! Weg! Lassen Sie mich! So, jetzt hole ich mein Gepäck aus dem Hotel und dann gehe ich zu Fuß zum nächsten Bahnhof, von dem aus Züge fahren. Was ist denn da los? Polizei? Rettungswagen? Ein Unfall vielleicht? Der Hoteldetektiv? Was macht der denn hier? Herr Gilbert, ich bedauere sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Bekannter, der Bahningenieur Fleißner, sich vor einen Zug geworfen hat. Er ist tot. Wie furchtbar. Das ist... Moment mal. Es fahren also wieder Züge? Ja, wirklich, die Schienen sind wieder da. Dann kann ich ja mit dem Zug heimfahren und diese furchtbare Gegend verlassen. Vielleicht werde ich dann auch Brahms los. Brahms wieder los. Das Wiedererscheinen der Schienen ist darauf zurückzuführen, dass die Landschaft für kurze Zeit ihre manipulative Kraft verliert, weil sie damit beschäftigt ist, Fleißner zu verdauen. Diese kurze Zeit müssen Sie unbedingt nutzen. Ja, natürlich. Beeilen Sie sich. Vielen Dank. Leben Sie wohl. Herr Gilbert, das Abendessen? Ich bin weg. Die Rechnung bitte an die obere Flugbehörde. Vorsicht, an Gleis 1, Türen schließen, der Zug fährt in Kürze ab. Oh. Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Oh. Der Spuk ist vorbei. Und hier habe ich sogar ein leeres Abteil ganz für mich. Ach, bin ich froh, dass ich diesen Quatsch überstanden habe. Mit dem Einfluss der Landschaft wird sicher auch die Macht von Brahms schwinden. Aber was soll ich meiner Behörde berichten? Erreicht habe ich nichts. Die Flugschule ist weg. Mein Vorgesetzter wird toben. Hoffentlich sieht er ein, dass ich Opfer höherer Gewalt geworden bin. Ich muss das alles plausibel formulieren. Die Fahrt dauert lange genug, da sollte ich doch einen brauchbaren Bericht zustande bringen. Sind wir schon am nächsten Bahnhof? Nein. Der Zug hält auf freier Strecke. Der Zug endet hier. Steigen Sie bitte aus. Der Zug endet hier? Was soll der Quatsch? Sind die Schienen wieder weg? Nein, kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich fasse es nicht. Folgen Sie mir nach vorn zur Lokomotive. Ach du Schreck. Sehen Sie, was ich sehe? Was sehen Sie denn? Ich will versuchen, es zu beschreiben. Etwa 10 Meter vor uns enden die Schienen an einem riesigen gemalten Hintergrund. Ja, das sehe ich auch. Um auf diesem zweidimensional und perspektivisch durchaus überzeugend dargestellt weiter zu verlaufen, bis sie sich in Unschärfe verlieren. Mhm, d'accord. Keine Leinwand, sondern Holz. Sehr solide Arbeit. Rechts unten ist deine Signatur. Können Sie den Namen entziffern? Ja. Brahms. Großartiger Maler, dieser Brahms. Aber sind Sie nicht auch Künstler? Jawohl. Ich bin ein renommierter Pianist. Morgen werde ich im Konzertcafé Klingenberger einen Klavierabend geben. Wie komme ich zum Hotel? Gehen Sie einfach nach links, es sind nur ein paar hundert Meter. Verbindlichen Dank. Guten Abend, Gilbert ist mein Name. Guten Abend, Herr Gilbert. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Haus. Ah, danke, danke. Ist sonst noch was? Es ist ein Brief für Sie abgegeben worden. Hier, bitte. Nanu, ein Brief. Ach, eine gewisse Charlotte Krüger lädt mich für heute Abend zu einer Party in ihrem Haus ein. Frau Krügers Partys sind der Höhepunkt des örtlichen Gesellschaftslebens. Es wird Ihnen dort gefallen. Frau Krüger ist eine reizende Gastgeberin. Die Landschaft von Eugen Egner mit Matthias Buntschuh als Gilbert, Valerie Ceplanova als Tochter des Blockstellenwärters, Martin Engler als Fleißner, Sophie Reuss als die Söse und Katrin Angerer als Irrer Engel. In weiteren Rollen Mira Partike, Winnie Böwe, Margot Gödrösch, Leopold von Verschür, Barnaby Metschurat, Leopold Jahn, Ulrich Voss, Gerd Warmeling, Santiago Ziesmer und viele weitere. Musik Aaron Glast. Technische Realisation Jean Jimczak und Gerd Nesken. Regieassistenz Jasmin Schäffler. Regie Tom Kugli. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie Nathalie Chalis. Und wenn Sie sich Die Landschaft von Eugen Egner nochmal anhören wollen, herzlich gerne. Das geht auf unserer Seite hörspiel.wdr.de. Da können Sie unter anderem Die Landschaft in der nächsten Zeit auch kostenlos auf Ihren Rechner runterladen. Morgen steigen wir wieder ein in unser Breitwand-Hörspiel Brüder in 26 Teilen. Bergfest morgen, Teil 13, die neue WDR-Produktion nach dem Roman von Hilary Mantel. Bis dahin wünschen das WDR-Hörspielteam und Sascha Zien einen schönen Sonntagabend.